liebe Gäste, liebe Freundinnen, liebe Freunde, meine Damen, meine Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir sind sehr erfreut, dass sich so viele Menschen eingefunden haben heute, die mit uns gemeinsam an die ersten Justizopfer der Nazi-Barbarei erinnern wollen. Ich mache nicht viele Worte. Als erstes wird uns unser Freund Michael Kühl ein Lied vorspielen. Anschließend darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Grutzig als Vertreter der Bezirksversammlung Altona. Der wird die Reden als Redner diese Veranstaltung dann eröffnen. Zu meiner Schande, ich kann es nicht ganz auswendig, aber ich will mir Mühe geben. Ja, unsere Vergangenheit war ja unter anderem auch deswegen möglich, weil es fehlende oder weil es so gut wie keine Zivilcourage gab. Ich möchte jetzt keine Vergleiche ziehen zu damals und heute, aber gewisse Parallelen gibt es auch. Auch heute fehlt teilweise Zivilcourage und das Ergebnis sehen wir. Unsere tapferen Soldaten sind wieder unterwegs in aller Welt, zwar nicht nach Polen, aber nach Afghanistan. Gut, das kann man gut finden oder nicht. Reinhard May hat einmal gesagt, meine Söhne kriegt ihr nicht. Und so heißt das Lied, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich denk, ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag heute schon mal endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass auch ich zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Meine Söhne geb ich nicht. Herr Grutzig, bitteschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Mack, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung heute und ich sage das gleich mal am Anfang, ich bin ausgesprochen gerne gekommen heute zu dieser Gedenkveranstaltung, die, wie ich weiß, jedes Jahr stattfindet. Wir haben ja vor einem Jahr paar Meter weiter von hier am Ende der großen Bergstraße den Bruno-Tesch-Platz eingeweiht und damit dem vierten jener vier Opfer, der wir heute gedenken, auch wieder eine Stelle des Gedenkens gegeben, nachdem die Bruno-Tesch-Gesamtschule ja geschlossen wurde, damit den Kreis auch wieder haben schließen können. Und deswegen denke ich, ist es auch für einen Altonaer Parlamentarier einfach eine Selbstverständlichkeit, diesem Stück Altonaer Geschichte auch zu gedenken. Ich glaube, zu den historischen Abläufen werden gleich Redner noch zu sprechen kommen, die nach mir reden. Deswegen will ich da gar nicht so sehr aufs Detail eingehen. Vielleicht hat es den einen oder anderen überrascht, jedenfalls wurde ich das mal gefragt, ob ich mir denn das eigentlich gut überlegt hätte, als CDU-Mann hier heute zu Ihnen zu kommen, um vier ermordeten Kommunisten zu gedenken. Und da gibt es eigentlich nur eine klare Antwort, nein, das habe ich mir natürlich überhaupt nicht überlegt, das war eine Selbstverständlichkeit, weil ich glaube, dass die Zeiten heute vorbei sind, wo wir unterscheiden vielleicht zwischen gutem oder schlechtem Widerstand. Und ich glaube, solange wir ein paar Kilometer von hier in Blankenese einen Nazi-Anwalt Rieger haben, der aktiv ist, ich glaube, einer der wirklich gefährlichsten Rechtsradikalen, wenn nicht der gefährlichste, den wir im Moment in Deutschland haben, und der zwar nicht hier direkt in Altona, aber ein paar Kilometer vor der Hamburger Landesgrenze im Moment sein Unwesen treibt und dort versucht, neue Nazizellen zu installieren, dann kann es kein darüber Nachdenken geben, ob wir nun einem Kommunisten gedenken oder einem Christen oder einem Juden oder einem Offizier des 20. Julis. Dann müssen wir gemeinsam sehen, diese Veranstaltung ist nicht nur eine Veranstaltung des Gedenkens, sondern sie ist auch eine Veranstaltung des Mahnens und des Erinnerns. Und deswegen glaube ich, solange solche Veranstaltungen stattfinden, können Sie auch immer auf die Vertreter der Bezirksversammlung Altona zählen. Da stehen wir ganz fest zusammen. Und ich habe vorhin, ich kriege ihn jetzt nicht mehr zusammen, den Spruch an Mahnmal gelesen, der so sinngemäß heißt, wir starben im Unrecht, die, die noch leben, passt gut auf. Und ich glaube, das ist der Hauptsinn dieser Veranstaltung heute. Und insofern vielen Dank für diese Einladung.